1 live. Absolut Aachen. Und ich tanze so nicht. ich tanz und ich tanz und ich tanz und ich tanz und ich tanz und ich tanz und ich tanz und ich tanz und ich tanz immer weiter. Und mit jedem Schritt fällt's mir leichter. Und du liest es in meinem Gesicht. Ich schlaf nicht, ich schlaf nicht. Und ich tanz und ich tanz. Ich schlaf nicht und ich tanz und ich tanz. Ohne Witz. Diese Nacht ist jeden Kater wert, übertrieben, unbeschwert. Heute ist uns alles egal, wir leben so, als wären wir morgen nicht mehr da. Diese Nacht ist jeden Kater wert, es gibt kein Zurück mehr. Wenn du fragst, muss ich nicht überleben. Ja, das ist ein Pakt fürs Leben. Wir leben so, als wären wir morgen nicht mehr da. Diese Nacht, du auch die Letzte. Guten Morgen, Barbara. Und ich mag mit euch den Tag zu Nacht. Wir hatten einen Plan. Dann Baba, Kneppe, Bar. Nichts muss und alles kann. Das soll niemals aufhören. So gut ist die Zeit. Egal wohin es geht, ich bin dabei. Jetzt schon ins Bett gehen, das ist zu easy, zu easy. Ich schau mir auf die Hand, cheesy. Der Front ist on. Ich lebe im Grenzen, doch das niemals schlägt. Erzähl das deinem Chef. Hier zu sein und Wir freuen uns ohne Scheiß. Wie ballet ist das Zelt hier pickepacke voll ist. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle hier seid, Leute. Und jetzt kurz die Frage: Wer war schon mal auf einer Querbeat-Show? Okay, dann wisst ihr, es gibt ein paar Regeln. Erstens, Arschlöcherverbot. Das ist ein einziger Safe Space hier, okay? Hier wird es gleich, Spoiler, im Laufe dieses Konzertes ein bisschen Randale geben. Genauso muss das sein. Helft euch auf, passt aufeinander auf. Genauso ist das hier Aachen, hier in diesem wunderbaren Zelt. Und das Zweite, sogar noch viel wichtiger. Sonst würden wir sofort aufhören. Guckt mal bitte links und rechts von euch. Seid ihr mit den richtigen Leuten heute hier? Das reicht uns nicht. Sind die richtigen Leute heute hier? Lasst euch nie wieder los, zumindest für diesen Abend. Wir wollen euch hören. Mit dem richtigen Leuten. Mit dem richtigen Leuten. Mit dem richtigen Leuten. Wird uns das was bedeuten? Ja, wir sind mit den richtigen Leuten. Wir sind die richtigen Leute. Mit den richtigen Leuten. Dann ist hier was los. Steif gehen wie früher, tanze nicht mehr auf dem Sofa, so wie 2010. Du sagst mich und ist mehr so schnell vor die Tür. Ich gebe zu, mein Drive hat bessere Zeiten gesehen. Saufen gehen mach ich nicht, Schlange stehen will ich nicht. Tanzen gehen kann ich nicht, Geld ausgeben spür ich nicht. Mit deinem Helden noch wach, holt mich nicht an, holt mich nicht an. Doch mit den richtigen Leuten würde mir das was bedeuten. Ich kann mich nicht mehr halten. Was sind das hier für Gestalt? Wo ist was los? Ist was los? Ist was los? Ich mach den Abend groß, mach ihn groß, mach ihn groß. Blick irgendwo rein, Licht. Nicht lang ohne mich, nicht lang ohne mich. Wo ist was los? Go, Pity. Wo ist was los? Mach den Abend los, mach ihn los. Habt ihr ein bisschen Energie? Habt ihr Bock auf OK Ciao? Schnelles Leben, schnelles Geld. Ehrenlos, Ehrenfeld. Ein Zimmer, Küche, Deal im Zelt. We'll be right back. Alternativ, Falls ihr nicht an der RWTH Moshpit studiert habt, dürftet ihr anders eskalieren. Alle Arme nach oben oder nehmt euch irgendwas in die Hand. Ihr könnt irgendwas nehmen. Mobiltelefone, Charles, Schmuck, Nachbarn, alles ist möglich. Brillen auch sehr gerne gesehen, danach aber weg. Alle Arme nach oben, alle Arme nach oben. Wir müssen euch mitteilen, seit diesem Herrn Jesus Christus, ist so ein Typ aus der Schulzeit, den kennen wir schon ein bisschen länger, hat niemals jemand so eine frohe Botschaft dabei gehabt, wie wir heute hier mit euch in Nacht. Seid ihr ready für die überragendste News dieses Tages? Wollt ihr sie hören? Denn das Leben ist eine Party! Okay, Leute. Hey, ihr sagt uns Bescheid, wenn wir alle gemeinsam ein bisschen zu übertrieben sind, oder? Nein. Wir müssen zugeben, wir haben das letzte lange Konzert tatsächlich im Palladium im Dezember gespielt. Das heißt, immer dann, wenn wir ein bisschen länger nicht gespielt haben, sind wir so ein bisschen wie so crazy Tiere, die man einmal eingesperrt und wieder rausholen. Deswegen sind wir ein bisschen übermotiviert. Seht uns nach. Seid ihr das auch ein bisschen heute Abend hier? Okay, ungefähr hier drin, 40 Grad im Schatten. Tut uns gut, jetzt ein bisschen was wegzutanzen. Seid ihr sexy drauf heute hier Abend? Ah ja. Yeah. Wir haben euch alle gesehen. Das wunderschönste Publikum aller Zeiten. Wer hat die Dancing Shoes dabei? Komm, wir tanzen jetzt einen weg. Denn so ein Kavitschow hat eigene Regeln. Aber immer wieder Zeit für uns. Ignorieren uns kurz wie Aber. Machen uns keinen Kopf wie Karma. Immer busy, busy. Immer wieder Zeit. Und der Waschsalon verzweifelt an den Rotweinflecken. Fahrliebe zu Deep Talk, wenn es packt. Und wenn wir uns wieder neu entdecken, fällt mir auf, ich hab schon länger nicht mehr mit dir Schluss gemacht. Goodbye, goodbye. Wolltest du nicht eigentlich gehen? Ich bleib dabei. Wir haben unsere eigenen Regeln. Wir haben riech nach dir, irgendwie bist du hier. Immer busy, busy, aber immer wieder Zeit für uns. Die ganze Nacht sind wir ewig da lang. Ist egal, immer busy, busy, immer wieder allein. Und der Waschsalon verzweifelt an den Rot-Weiß-Flecken. Party wird zu TikTok, wenn es passt. Und wenn wir uns wieder neu entdecken, fällt mir auf, ich hab schon länger nicht mehr mit dir Schluss gemacht. Goodbye, goodbye. Wolltest du nicht eigentlich gehen? Ich bleib dabei. wir haben unsere eigenen Wege. Dankeschön! Hey Aachen. Ja. Ey, ohne Witz, macht so viel Spaß. Wir haben uns jetzt schon sehr, sehr, sehr verausgabt. Wir hoffen ja auch. Habt ihr ein bisschen Spaß? Uns gibt's schon sehr, sehr lange eigentlich. Wir haben als Schulband angefangen. Und ohne Witz, es gibt immer so viele Highlights, die man hat. Letztes Jahr, Ende des Jahres, waren wir nominiert für eine 1Live Krone als beste Liveband. Und natürlich gehen auch wir als Band durch viele Tiefen und sind schon relativ lang zusammen. Und man kann das schon auch ein bisschen vergleichen mit einer ganz langen Beziehung. Aber wir haben uns Mitte letzten Jahres zurückgezogen und für ein paar Wochen in Spanien ein bisschen was geschrieben. Und wir haben gedacht, auch mal einfach Musik machen, nicht, dass das sonst nicht so wäre, aber einmal Fokus drauf auf Songs, die einfach nicht den Umweg über den Kopf nehmen, sondern einfach daraus kommen, wo sie geboren werden, aus dem Herzen. Und deswegen kommt ein Song für euch, ein bisschen anders, als ihr ihn vielleicht kennt, mit den Barcelona Tapes Kreisen. Zwischen uns ein Liter Fusel Chardonnay. Solides Schweigen, alles schon okay. Ich schmeiß ne Steine auf den Fluss. Jeder Wurf ein stiller Kuss. Keiner was beweisen. Wenn uns die Wellen so tragen, kann alles andere warten. Und wenn morgen über Dächer fliegen, sich in der Stadt verlieren, dann bin ich bei dir, dann bin ich bei dir. Wenn sie Kreise ziehen, uns von oben sehen, dann bin ich bei dir, dann bin ich bei Flasche Chardonnay, ein Liter Zeit, der uns irgendwie gut steht. Wir reden kleine Dinge groß, fangen uns ein und lassen los. Keiner was beweisen. Wenn uns die Wellen so tragen, kann alles andere warten. Fliegen, sich in der Stadt verlieren, dann bin ich bei dir, dann bin ich bei dir. Wenn sie Kreise ziehen, uns von oben sehen, dann bin ich bei dir, dann bin ich bei dir. Ich geh mit dir vor und zurück. Wenn wir unsere Kreise ziehen, zum Glück. Wenn wir unsere Kreise ziehen, zum Glück, zum Glück. In der Stadt verliere, dann bin ich bei dir, dann bin ich bei dir. Dankeschön. Der Lenny an der Tuba und der Posaune. We'll be right back. sagen das. Du warst immer schon zu gut zu ihm, wir regeln das. Immer last man standing, jeder kennt ihn. Money komm, money komm. Du hast keine Ahnung, du hast keine Ahnung. Dein Sohn ist immer überall der Letzte auf der Party. Du hast keine Ahnung, du hast keine Ahnung. Dein Sohn ist immer überall der Letzte auf der Party. Zwischen Teller an, zwischen neun Stufen mehr. Es ist mehr, wenn man hinter Wörtern Scherben kehrt. Wenn ich hör, dass wieder dieser Hass nicht in Aachen. Kein Kölsch für Nazis, nicht einen Schluck. Das geht alles auf den falschen Deckel. Habt ihr Bock auf einen kleinen Rave gegen rechts? Immer bunter als alles Braune da draußen. Das ist Aachen. Eins, zwei, drei, kein Kölsch für Nacht. Das größte Problem sind gar nicht mal die Bösen, sondern die inaktiven und stillen Guten. Und wir haben uns vorgenommen, auch wenn uns das manchmal schwerfällt, in den besten Situationen, zum Beispiel in der Kneipe, Stammtisch, beim Fußball, nicht mehr ruhig zu sein und einfach, wenn wir was hören am Nebentisch, was einfach nicht korrekt ist, wo es mit Worten anfängt, dass Leute verletzt werden, ausgegrenzt und diskriminiert werden. Da haben wir gesagt, wir machen den Mund auf. Haben wir vielleicht einen Deal? Wir glauben dran, dass wir alle mehr sind. Und wenn wir laut sind, kriegen wir das doch mit der Welt wieder ein bisschen hin. Seid ihr mit am Start, Aachen? Und jetzt versuche ich eine Überleitung zu machen. Zu einem Song, der in einer Kneipe entstanden ist. Denn wie ihr euch vielleicht denken könnt, mögen wir das gute Leben. Und deswegen waren wir auch in Aachen schon diverse Male abends unterwegs, nachdem wir hier gespielt haben. Und in irgendeiner Stadt standen wir mal vor verschlossener Tür und da machte uns eine wunderbare Dame die Tür auf und hat uns noch so von 1 bis 6 Uhr morgens versorgt mit allem, was sie da hatte. Und wir haben hier gedankt und haben gedacht, wir schreiben dieser starken Frau eine Hymne stellvertretend für alle Girls da draußen, die das Leben rocken. Und sie hört auf den wunderbaren Namen Renate. Hättet ihr vielleicht Lust, einmal ihren Namen zu singen? So laut es geht. 1, 2, 3, Renate! 1, 2, 3! Eine kleine Information vielleicht noch. Diese Frau war ungefähr 82 Jahre alt Und ihr gehört in dieser Schuppen schon ziemlich lange. Das heißt aber auch, sie kann nicht mehr so richtig gut hören. Ihr müsst ein bisschen lauter sein. Könnt ihr das? Ein letztes Mal. 1, 2, 3. Das hat sie gehört. Und sie hatte uns einen letzten Wunsch auf ICQ damals zugespielt. Keine Angst, sie lebt noch. Aber sie möchte, dass sie heute Abend hier mit ihr springt. Euch zurückzieht in die dunkelste Ecke, den dunkelsten Kaschem, die ihr kennt. Und wir brauchen jetzt euer schlechtestes Benehmen. Bitte nehmt euch alle in den Arm. Eine große Reunion für die schäbigsten Kneipen, von denen es auch hier in dieser Stadt ein paar gibt. Wir wissen das. Wollt ihr springen für Renaten und die Kneipen? Seid ihr bereit? Alle nehmen sich in den Arm. Seid ihr bereit? 1, 2. 1, 2, 3. Renate! Jump, jump! Jump around, jump! Hey Renate, was geht? Du hast schon alles gesehen. Warst immer irgendwie anders und mit allen okay. Egal wie spät es auch war, du machst für DJ und Bar nichts mit Niveau, aber Standard. Jede Nacht für uns da. Jede Nacht für uns da. Können wir beide die Zeit nochmal drehen? Ich muss mich wieder daneben benehmen. Jump und wir sehen, wer hier gleich noch als letztes steht. Du und deine Disco, du und deine Disco. Du und deine Disco, du und deine Disco. Rhythmus war ein Tänzer und spiel die mal auf dem Dancefloor. Du und deine Disco, du und deine Disco. 1, 2, 3, Renate! Auf dem Klo diese Tags gehen nie wieder weg. Alles klebt voller Storys, ganzer Abend auf Max. Zwischen Kippen und Rand war da mein erster Tanz. War auf all deinen Partys, niemals geht man so ganz. Mich wieder daneben. Jump und wir sehen, wer hier gleich noch als letztes steht. Du und deine Disco, du und deine Disco. Du und deine Disco, du und deine Disco. Rhythmus war ein Tänzer und spiel die mal auf dem Dancefloor. Du und deine Disco, du und deine Disco. 1, 2, 3, Renate! Okay. dass ich nicht romantisch bin. Auch wenn es heute keine Blumen gibt. Ich dreh den ganzen Viertel die Laterne auf, damit du das Licht der Sterne siehst. Tada! Ich hab mich schick gemacht, weiß gar nicht, wie das geht. Tisch am Fenster, Kiosk, Bier auf Eis. Und du wartest, dass ich frage, wie du heißt. Ich halte die Tür genau, nimmst du mich dann damit nach Haus. Wer verdient denn mein Mann? Der gibt den Abend dann aus und wird sogar wissen, ob du es fühlst. Ich mach doch alles so, wie du willst. Sag mir nicht, Baby, dass ich nicht romantisch bin. Auch wenn es heute keine Blumen gibt. Ich dreh den ganzen Viertel die Laterne auf, damit du das Licht der Sterne siehst. Ich weiß, es ist unser zweites Date. Am ersten noch zu spät. Er glaubt, du bist verkehrt, nicht schon schön. Der sollte dich mal sehen, bei Hallo Gay. Du wünschst dir ein schönes Gedicht. Ich erzähl dir mal was über mich. Ich kann nicht so gut Komplimenten, hab nicht so viele Worte für dich. Ich würde zu gern wissen, ob du es fühlst. Ich mach doch alles. Sag mir nicht, Baby, dass ich nicht romantisch bin. Auch wenn es heute keine Blumen gibt. Das heißt, vielleicht seid ihr bereit für einen kleinen sportlichen Contest hier. Aber vorher noch ein letztes Warm-up. Das ganze Zelt. Einmal zusammen. Wir springen nach links und nach rechts wieder zurück. 1, 2, 3. Und wer schon einmal auf Grimmi-Konzert war, weiß, was jetzt passiert. Wir brauchen von euch jetzt zwei Leute, die crazy genug sind, sich hier draufzulegen, einmal bis hinten ans Zelt zu fahren, wieder zurück und sich entweder unsterblich zu machen oder ziemlich sterblich hier auf diesem Boden zu verändern. Walla, wie sieht's aus? Team Walla, habt ihr schon jemanden? Wer ist am Start hier? Okay, Carlos, kann man da Nein sagen? Dieses Engagement, komm rüber, komm hoch. Sehr schön. Hi, wie heißt du? Caro. Caro, bitte einmal Lärm für Caro. Wie heißt du? Valentin. Wie heißt du? Valentin. Valentin. Einmal Lärm für Valentin. Und Caro. Also wir haben jetzt zwei Teams. Valentin gegen Caro. Hier in Aachen ist das euer Race. Und ihr müsst eigentlich nichts anderes machen, als alle Arme nach oben, alle Arme nach oben, alle Arme nach oben. Seid ihr ready für das Race des Jahres? Seid ihr bereit? Valentin gegen Caro. Eins und go! Weiter durch, ihr macht es legendär heute hier. Wo ist hier euer Support? Oh, sehr gut. Ihr könnt uns auch ein Bierchen mitbringen, ist kein Thema. Und wieder zurück, schafft ihr zurück. Das ist bis jetzt ein ziemlich geiles Race. Okay. Und wieder zurück, wieder zurück. Gleiche Richtung, ist okay, ihr könnt die gleiche Richtung wieder zurückschieben. Die wollen's, die wollen's. Wie geil ist das denn? Okay, kommt zurück! Ohne Scheiß, dieses Race ist ziemlich beautiful. Großer Sport hier in Aachen im Zirkus. Hey, hey, Endspurt! Yeah. Du aus Köln, in jeder Bewegung, nee, das ist zu lang her. Wir haben jede Kneipe auf den Kopf gestellt. Und jeder hat von dem Lachen verzählt. Dann haben wir uns verloren, in den Schimmel am Aldermar. Und ich sag dich jedes Jahr mit der Mit der Tour. Ich schrecke durch die Fehler mit der Tour. Mit der Tour. Bis man dich erfunden hat. Und ich sag nie mehr faste Laune.

aber wir gehen nicht und noch ein kleines bisschen liebevoller Randale. Seid ihr bei uns? Habt ihr Feuerzeug? Wo sind die Smoker in hier? Oder Handylichter? Alle Handylichter bitte mal raus. Randale und du. Ich will eine Metropole, aber jeden kennen. Ich will bis 6 Uhr raus und heute mal verpennen. Will nicht sein wie der Nachbar, setz alles auf Ruhe. Und dann bei jedem Kater hab ich Angst um meinen Tod. Ich bin dagegen, weiß nicht genau wofür. Ich feuer hart das Leben und nicht vor meiner Tür. Ich bin das Megafon einer Generation. Irgendwie geht's mir gut und wir schaffen das schon. Weil ich nur so geht zwischen morgen und Moment. Frag mich, wie's mir geht. Ich sag okay, okay. Ich bin alles und nichts, weil ich mal war. Wir sind Randale, Randale und du war. Ich frag mich, wie's dir geht. Du sagst okay, okay. Springen und tanzen, als würde es diese Welt außerhalb dieses Zelts heute einfach mal gar nicht geben. Wollt ihr das ein letztes Mal mit uns tun? Wir sind Querbeat, vielleicht sehen wir uns irgendwann. Unser eigenes Festival am 28. Juni in Bonn. Kommt gerne vorbei. Irgendwann auf Tour wieder. Vielleicht ja auch nochmal in dieser Stadt. Very, very soon. Aber jetzt. Einmal bitte. Alles hier unten lassen. Allen Ballast. Seid ihr dabei? Frag mich, wie es mir geht. Ich sag okay, okay. Hallo, hallo. Geht's euch gut? Auch da hinten? Wir haben gedacht, wir müssen das Konzert schon so beenden, wie wir als Band angefangen haben. Nämlich mit Straßenmusik, da wo es am schönsten ist, mitten unter euch. Und ihr könnt uns glauben, es ist nicht selbstverständlich. Wir sind so lange zusammen als Band unterwegs. Es ist immer wieder unfassbar, was für wunderschöne Menschen ihren Abend opfern, um uns zu sehen und um diese wunderschöne Zeit zusammen zu haben. Vielen, vielen Dank, liebe Sachen! Und wir haben es eben gesagt, wir sind auch nicht blind und sehen Nachrichten. Und sind auch manchmal einfach desillusioniert oder wissen nicht, was wahr, was falsch ist. Und das Wichtige ist, glaube ich, dass wir uns alle haben, dass wir uns in die Augen gucken können, dass wir viel reden. Und wir haben ein Lied, wenn es mal richtig dunkle Zeiten sind, die auch ein paar von uns durchgemacht haben, dann bitte packt diesen Song aus und wir hoffen, dass es euch dann ein bisschen besser geht. Das Lied eisbunte Pyramiden. Bliebet wie et war, ebel viel ich schriebe, aber nix seh ich da. Irgendwann am Morgen wird alles besser. Ich schrieb uns selber, mit Wolken in der Sonne. Gibt's niemals lang. Irgendwann am Morgen wird alles besser. Und wenn du keine Angst vor Dingen träumst, ist die größte Träume. Wir bauen bunte Pyramiden und jeder soll sie sehen. Es sind die ersten von ganz vielen und sie sollen für immer stehen. Und wir singen, oh, oh, oh, von unseren bunten Pyramiden. Oh, oh, oh, vom höchsten Dach der Kürtet wie es kürt, noch jene der Major. Mir geht sich der Hänge auf unserem Boot. Und irgendwann entdecken wir neu wie Amerika. Ich schrieb unseren Namen mit Wolke in der Luft. Er fing neue Sterne mit Zitronenbaum. Hier und jetzt wird alles rot. Wenn du keine Ahnung vor Dingen träumst, ist Dinge größer drauf. Wir bauen bunte Pyramiden und jeder soll sie sehen. Es sind die ersten von ganz vielen und sie sollen für immer stehen. Und wir singen, oh, oh, oh, von unseren bunten Pyramiden. Oh, oh, oh, vom höchsten Dach der Welt. Wir bauen bunte Pyramiden und jeder soll sie sehen. Es sind die ersten von ganz vielen und sie sollen für immer stehen. Und wir singen, oh, oh, oh, von unseren bunten Pyramiden. Oh, oh, oh, vom höchsten Dach der Welt. Vom höchsten Dach der Welt. Oh, oh, oh, von unseren bunten Pyramiden. Oh, oh, oh, vom höchsten Dach der Welt. Oh, oh, oh, von unseren bunten. Von unserem Bund. Oh, oh, oh. von unseren bunten Pyramiden. Oh, vom höchsten Zahn der Welt. Dankeschön, Aachen, macht's gut, ganz viel Liebe, tschüss zusammen.